herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 50 2014. Und schon im Vorgeplänkel fängt hier das Handy an zu jammern. Ja, das wird da, das kann ja heiter werden wieder, ne? Naja, die Woche sehr interessant über Twitter erfahren von Oliver Gassner. Plack, etwas, was letzte Woche eigentlich total an mir vorbeigegangen ist, bis ich eben auf Twitter diese Nachricht gesehen habe. Also sieht man, ja, Twitter ist schon mal nicht schlecht, ja. Immer noch, manchmal ganz nützlich. Plack, Info, Netzwerk, ohne Social-Komponente oder soziales Netzwerk ohne Namen. Weder noch ist eigentlich das korrekte, die korrekte Antwort darauf. Ich habe mir das schnell angeguckt und dann auch ein bisschen länger angeguckt, dann registriert und probiert, und es hat viel Potenzial, meiner Meinung nach. Aber es hat auch einige eklatante Missstände, sage ich mal. Die Idee ist zunächst mal super. Ich finde ein Infonetzwerk, ja, bei der die Informationen quasi, ja, und jetzt hat man wieder so ein Buzzword drin, ja, so viral verbreitet wird, also wie eine Epidemie, ja, deswegen Plack, verbreitet sich das über die einzelnen Personen, die dann eben diese App und soweit ich das sehe, gibt es es nur als App für Android und iOS, diese Nachrichten dann verbreiten, indem man die ganz einfach, ja, ich glaube, wenn man die hoch, wenn man die runter scrollt, dann wird die verbreitet über seinen eigenen Account. Wenn die hochgescrollt werden, dann wird das verworfen, also die Nachricht wird dann nicht weiter verbreitet von der Person. Ich habe eben gerade Account gesagt. Ja, man muss sich registrieren, allerdings ohne Klarnamenzwang oder ähnliches. Und es ist auch nicht ein Account im herkömmlichen Sinne. Man hat also keine Anlaufpage großartig, ja, nur so das Grundsätzliche eben. Und ja, die App selbst, auf Android zumindest, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die eben relativ neu ist. Ja. Aber momentan, das fängt zum Beispiel damit an, dass es eben hier noch nicht mal eine Unterstützung für einen Landscape-Modus gibt. Stattdessen kann man die App nur im Portrait-Modus benutzen. Für Tablets natürlich vollkommen daneben. Ja. Es sind auch sehr wenige Funktionen vorhanden. Man hat kaum eine Möglichkeit, irgendwie da, sagen wir mal, Funktionen zu nutzen, die man eigentlich erwartet. Deswegen ist es auf keinen Fall ein Social Network. Ja. Man hat auch einen Namen. Der kann übrigens aber auch jederzeit frei geändert werden. Das heißt, man kann im Prinzip sein Pseudonym dauernd ändern, das geht. Das unterstreicht natürlich den anonymen Charakter, aber, und da gibt's auch wieder eine Einschränkung, die Genauigkeit beim Posten von Nachrichten ist einfach erschreckend. Es wird nämlich das punktgenaue GPS-Signal verwendet. Und da kann dann wirklich die Person wirklich gefunden werden teilweise. Also wenn der GPS-Empfang bei dem entsprechenden Gerät einigermaßen genau ist, oder die, sagen wir mal, die Location-based Services, die eben benutzt werden, so genau anzeigen, ja, das muss nicht unbedingt GPS sein, dann kann auch zum Beispiel die Wohnung von der Person gefunden werden, die gerade eben etwas postet. Nicht gut, nicht gut, vor allem wenn man dann eben versucht, seinen Klartextnamen zu benutzen, wäre dann absolut nicht zu empfehlen. Also, das ist ein Riesenproblem. Und da wird sicherlich Black in Europa auch noch Schwierigkeiten kriegen, das ist eigentlich vorprogrammiert, weil das ist ein viel zu sorgloser Umgang mit Geodaten, das so genau zu machen. Also wenn man das stadtgenau macht, ist es okay. Ich würde es auch noch als okay empfinden, wenn die Daten jetzt intern verarbeitet werden, so dass man eben, dazu komme ich gleich nochmal, eben feststellen kann von dem Service, wer dann eben die nächsten Personen sind, zu denen man eben die Nachricht dann verbreiten kann. Aber, wie gesagt, ich komme da gleich nochmal zu, aber diese ganz genaue Kennzeichnung in den Posts, ja, für die Leute ist absolut untragbar. Das da, das finde ich absolut nicht okay. Ja, das ist ein riesen Kritikpunkt. Deswegen kann ich auch die App so nur eingeschränkt empfehlen. Denn Dienst selbst, wie gesagt, ist von der Idee her äußerst gut. So, ich habe eben gesagt, die Position könnte der Dienst ja wissen, damit der ermitteln kann, welche, also wie die Nachrichten verbreitet werden, wer die Nachrichten bekommt. Das System ist ein bisschen eigenartig. Und zwar, die Information wird in die nähere Umgebung quasi verbreitet und von dort wird dann wiederum verbreitet und von dort wiederum verbreitet und so könnte sich dann das theoretisch fortsetzen, wenn genug Leute eben empfinden, dass die Nachricht wichtig ist. Und so können die dann halt ja auch fernere Gegenden erreichen. Was mich eben stört, ist, dass man keine Möglichkeit hat, die Nachricht von woanders aus zu starten. Man ist darauf angewiesen, dass man eben die Nachricht in der näheren Umgebung startet. Und da gibt's eben gleich schon mal ein paar Einschränkungen. Startet man die zum Beispiel in Englisch, findet es natürlich in der näheren Umgebung weniger Anklang. Startet man die in der Sprache, also wenn jetzt jemand nicht in den USA wohnt oder in Großbritannien, startet eben jemand dieses Thema in einer anderen Sprache, ja, eben in seiner näheren Umgebung, dann ist es spätestens dann an den sprachlichen Grenzen durchaus gehemmt und kommt dann eben nicht mehr weiter. Und das ist ein Fehler, da haben die Entwickler wohl da nicht daran gedacht. Wen wundert's natürlich, klar, weil die Firma sich da eben weniger Gedanken drum gemacht hat, weil sie eben auch englischsprachig dann ja startet sozusagen, ja, also die Firma. Ja, wer denkt denn in den USA daran, ja, hier, ja, gibt's da noch was anderes außer Englisch? Und natürlich ist das alles Englisch, so kein Problem, oder? Oder? Ja, ist eben doch ein Problem. Das merkt man natürlich immer wieder. Auch in der heutigen Zeit noch. Ganz genau. Also es gibt nur wenige, die zum Beispiel alle ihre Dienste und alle ihre Geräte dann umstellen auf Englisch. Ja, wenn man eben mit den USA oder mit Großbritannien da nicht viel zu tun hat. So sieht das aus. Naja, also das ist ein tatsächlich ein Problem und deswegen wäre es auch sehr zu wünschen, wenn man denn festlegen könnte, in welcher Region zumindest mal das Thema überhaupt starten kann. Das wäre natürlich auch wieder ein klein wenig kontraproduktiv zu dem eigentlichen System, was ja dahinter steckt. Trotzdem das lokale Blablabla-Fasel, das ist nicht so meine Sache. Ich will die großen Themen, ja, die international sind und die können eigentlich kaum auf einen Pinpunkt festgemacht werden, zumindest nicht gerade auf dem, wo man sich befindet. Das interessiert mich relativ wenig, was jetzt der Nachbar hier für ein Mittagessen hatte oder irgendwie, ja. Und aber andere Informationen, sage ich mal, kriegt man eben nicht erstmal vorgesetzt, außer die Informationen, die eben in der Region auch und auch wirklich in der näheren Umgebung auch tatsächlich dann rausgegeben werden. Ja, und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ja. Ich weiß, es gibt natürlich ein generelles Problem, wie sonst sollte denn so etwas funktionieren? Aber auch so stellt sich natürlich ein Problem ganz klar, dass auch hier das Problem ist, wie kann dann so eine Nachricht überhaupt viral werden? Und das ist natürlich die Frage, wo sich alle stellen, auch mal bei den Videos auf YouTube, ja, warum wird ein Video viral auf einmal und ein anderes nicht? Ja, obwohl das andere vielleicht viel, viel, viel besser ist. Ja. Deswegen hat man das hier nicht so auf Accounts bezogen, aber dennoch wird's halt, und das sieht man auch ganz klar, das kriegt man sogar angezeigt, ja, wird's halt über einige Power-User gehen, also das Übliche, wenige entscheiden über die Themen von vielen. Ein Problem, das natürlich bis heute im Internet nicht gelöst ist, die schöne Aussage, wie es mal heißt, jeder kann im Internet zu weltweit Bekanntheit erlangen. Das ist nur eine ganz, ganz theoretische Sache. Denn da müssen Leute vorhanden sein, die wiederum sehr starken Einfluss haben, die einen dann eben wieder nach oben befördern. Ja? Und wer diese Leute nicht auf seiner Seite hat, das war's dann. Ja, das war's dann mit viral. Meistens wird das von ganz wenigen Leuten, von ganz wenigen Accounts, wird zum Beispiel ein YouTube-Video dann startet quasi die virale Welle sozusagen. Und wenn diese Leute das Video nicht sharen oder nicht gutheißen, dann war's das. Also eigentlich ist dieses System momentan mit dem viralen Verbreiten von Nachrichten, weil es da immer schön heißt, das ist eine Glanzleistung für die freie Informationsverbreitung, finde ich nicht richtig. Es ist eigentlich eine Werbung für eine Art Diktatur im Netz. Wenige bestimmen über das, was viele sehen. Ja, das ist natürlich auch daher geschuldet, weil vielleicht viele zu inaktiv sind und eben nur konsumieren, statt aktiv was machen. Klar, kann man natürlich so sehen. Aber das ist auch ein ganz klares Problem, was Black irgendwann deutlich bekommen wird. Ja, eigentlich schon hat, aber das wird je nachdem wie das System hier dann sich weiter verbreitet, wird es dann eben auch stärker ausgeprägt sein. Da kann man dann eben auch mal sehen, dass so zum Beispiel hier so genau ist das Teil, ja, dass auch jemand mal beim Autofahren hier was gepostet hat, ja, das ist vielleicht nicht so gut. Ja, also hier zum Beispiel wie heißen die hier nochmal, die wo eben hauptsächlich schuld sind daran, wenn sie so eine Nachricht verbreitet. Ja, das sind die sogenannten Power-Users hier. Ja, die entscheiden dann, wie das weitergeht. Ich habe da mal was gepostet und das hat auch jetzt so ein Power-User schon mal drauf gemacht. Ich meine, man muss bedenken, das hat noch kleine Dimensionen, das Netzwerk. Der hat jetzt zum Beispiel eine Reichweite von 23 Leuten, also er kann 23 Leute damit infizieren, ja. Während ich momentan noch einen Infection-Level von 0 habe, ja klar, weil hier in der Umgebung nichts groß los ist. Ja. Also man sieht, es ist nicht so optimal. Ja. Und eben, ja, ist mir zum Beispiel auch passiert, dass ich was eigentlich was nur überblättern wollte und habe das aus Versehen dann verbreitet. Also man muss da noch ein bisschen sich dran gewöhnen. Es ist zu einfach im Prinzip. Es ist zu einfach. Es fehlen einfach ein paar interessante Funktionen. Und es stellt sich auch generell die Frage, wie sind diese Probleme mit der Verbreitung überhaupt zu lösen? Aber das muss man natürlich erstmal sehen, wenn das in Schwung kommen sollte. Ob das passiert, ist auch die Frage. Ich glaube, das größte Problem wird hier momentan sein, ein Definitionsproblem. Auch ich weiß nicht, wie ich das definieren soll. Ja, ich würde das als Informationsnetzwerk zwar bezeichnen, aber nicht in der Form, das momentan eben gehandhabt wird. Außerdem ist auch der Text extrem begrenzt. Es sind also nur kleine Nachrichten, so fast schon so im Stil von Twitter. Man kann ein Foto dazu machen, das war's. Ja, also die Definition erfällt einem nicht leicht und da sind schon viele Projekte dran gescheitert. Aber das Datenschutzproblem, das wird hier in Europa noch massiv werden, denke ich. Und einige Leute werden erst danach extrem schockiert sein, wenn sie eine Nachricht geschickt haben und dann vielleicht mal gucken, wie genau eben ihre Position verraten wurde. Dann, das ist wirklich, das macht einem wirklich Angst dann. Und auf jeden Fall ist es ein sehr interessantes Konzept. Das könnte klappen. Ja. Was nicht so klappen wird, ist mal wieder, was Frau Merkel loslässt, wenn sie über Neuland spricht. Eine Absage an die Netzneutralität. Für mich eigentlich der Skandal der Woche. Ja, der vorführt, Politiker haben keine Ahnung, die, also Top-Politiker haben keine Ahnung vom Internet. Ja. Ein anderer Fauxpas war, was anderes, und zwar, dass eben hier gefordert wird und gegen Verschlüsselung gewettert wird, hier auch von, ich glaube, wer war das, vom BKA, weil die Täter wären ja kaum zu fassen, weil sie sich ja hinter Verschlüsselung und so weiter verbergen. Das ist bei mir nur eine schäbische Aussage, hier die Verschlüsselung zu kriminalisieren. Aber was Angela Merkel gesagt hat mit der Netzneutralität, ist natürlich auch hanebüchen, ja. Sie erteilt quasi damit eine Absage an die Netzneutralität, indem sie ihnen sagt, dass spezielle Dienste eben auch speziell schnelle Datenwege brauchen oder Spuren brauchen. Ja? Und genau das ist nämlich, was eben Netzneutralität nicht ist. Es darf niemand bevorteilt oder benachteiligt werden. In dem Moment, wo man für eine Art von oder für eine Firma oder auch für eine Art von Dienst etwas den Vorrang gewährt, dann ist das zum Nachteil der anderen. Wie stellt sich so jemand was vor, wie noch Dienste überhaupt groß werden können, wenn die Großen die Bandbreite beherrschen und die Kleinen gar nicht mehr starten können, weil sie eben die Bandbreite gar nicht haben, ja, und auch dann nicht bekommen können, weil sie auch nie wachsen werden. Ja, also das ist diese typische Denkweise: Bist du klein, bleibst du klein, ja, und das geht eben schon mal gar nicht. Ja, das passt vielleicht in die Vorstellungen von Raubkapitalismus gut rein, aber nicht in die Vorstellung von einem freien Internet. So sieht es aus. Und solange das unsere Top-Politiker nicht kapieren, wird es mir Angst und Bange bei jedem Mal, wenn Merkel Neuland sagt. Angst und Bange wird es auch den Benutzern wahrscheinlich langsam bei Sony in den Netzwerken. Schon wieder wurde diesmal das Sony PlayStation Network für Stunden lahmgelegt. Erneut ein Hackerangriff natürlich auf eine so Recode, die Seite Recode, auf eine wohlbekannte Lücke im Sony-Dienst, die Sony einfach nicht geschlossen hat. Auch hier war vor einiger Zeit schon mal die Berichte darüber, warum Sony da nicht massiver vorgeht beim Schließen von Lücken, warum sie nicht auf sowas reagiert, vor allem wenn sowas schon in der Presse ist. Das wird wohl das Geheimnis von Sony bleiben. Die andere Frage ist aber auch, warum wird Sony hier dauernd angegriffen? Ja, angeblich war jetzt auch ein Film schuld wegen der Veröffentlichung von einem Streifen. Da wurde an Sony eine Nachricht übermittelt, dass sie den Terroristenfilm nicht verbreiten sollen, ja, also absagen sollen und nicht in die Kinos kommen sollen. Also quasi Erpressung. Aber die Frage ist, wieso ist es möglich, dass so etwas passiert für so eine Firma wie Sony? Und warum werden Sicherheitslücken, die offenbar bekannt sind, so Recode, dann auch nicht geschlossen, rechtzeitig, sofort, Eigentlich müsste man sofort eingreifen, notfalls den Dienst erstmal abschalten, bis diese Sicherheitslücke vorbei ist. So verliert Sony nach und nach das komplette Vertrauen der Kunden. Ich weiß nicht, ob Sony bewusst ist, dass sich die Leute schon darüber lustig machen, über die Sicherheit bei Sonys Netzwerken. Und naja. Eigentlich sind die einzigen, die noch das nutzen, gerade die, die hier angegriffen werden, die Gamer, ja, aber auch da wird's dann wohl irgendwann auch so sein, dass man da keine Kreditkartendaten mehr ablegt, weil es einfach zu gefährlich ist, dass die irgendwann mal wieder verschwinden, ne? So sieht das aus. Naja. YouTube hat auch was die Woche gemacht, was eigentlich ganz gut war sogar, Copyright-Vorschau sozusagen. Ja, also wenn man jetzt ein YouTube-Video einstellen will, kann man noch, bevor es hochgeladen wird, ja, wie das gehen soll, ich weiß auch nicht, kann man prüfen über das Content-ID-System, was denn passieren wird, wenn man dieses Lied zum Beispiel in sein Video einbauen würde. Was hätte das für Auswirkungen? Was würden die Firmen da machen? Ja, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Es geht sogar so weit, dass eine andere Firma, die das Copyright hat, dann zum Beispiel auch Werbung in diesen eigenen Video schalten darf. Ja, also was dann passiert, das wird da angezeigt. Wenn man dieses Video hochlädt, dann, das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, ich bin hier aus dem Text, geht noch nicht hervor, ich habe noch keine Zeit gehabt, das auszuprobieren, ich habe es heute erst gelesen, das ist also ganz neu, die Nachricht. Neu ist die Nachricht, ich habe es dann heute neu gelesen. wie das natürlich laufen soll, ohne das Hochladen davon, weiß ich nicht, vielleicht muss man einfach hier den Titel eingeben, also wenn man den weiß, ja, muss man einfach den Musiktitel eingeben und dann kann man sich eben anzeigen lassen, was passiert, wenn man das Lied tatsächlich benutzen würde in dem Video, bis hin natürlich dazu, dass es überhaupt gar nicht erst freigeschaltet wird, beziehungsweise dass es dann auch gesperrt werden würde, aber auch eben, ob Werbung da eingeblendet würde oder was eben sonst noch da gemacht werden kann. Ja, also YouTube, das ist mal eine vernünftige Funktion, denn nichts ist ärgerlicher, als man lädt ein Video hoch und dann wird's blockiert oder auf einmal taucht fremde Werbung drin auf oder was auch immer, ja. Oder der Audio-Track verschwindet, das geht auch. Audio-Track verschwindet, nicht gut. Amazon Instant Video bietet nun ein 4K Video Streaming. Ja, das ist, um es mal kurz zu sagen, die neueste Errungenschaft, die Welt nicht braucht. Die Auflösung kann von normalen Geräten, auf normalen Geräten von einer Person im normalen Abstand mit guten Augen überhaupt gar nicht wahrgenommen werden. Deswegen ist das Humbug, also 1080p ist eigentlich so eine Grenze, wo man sagt, ja, wenn ich nicht gerade eine Kinoleinwand habe, ist das okay. Jetzt sagt man, okay, für die anderen hat man ja dann auch 4K-Video, aber das Problem ist, dass eben riesige Datenmengen übertragen werden müssen. Diese Daten, ja, und das sind wir wieder bei den Netzen, zieht Netzkapazität ab, wertvolle Netzkapazität. Ich weiß nicht, ob einigen Leuten bewusst ist, dass die Netzkapazitäten nicht unerschöpflich sind und dass die schon teilweise an Grenzen angelangt sind. Und somit wird hier wertvolle Bandbreite unnütz verschwendet. Aber wie auch immer, die Filmfanatiker, die denken, sie würden einen schönen Unterschied sehen oder die klemmen sich so nah an einen riesen Bildschirm ran und sehen, ah, da war ein Pixel, ja. Die dürfen sich dann jetzt freuen, dass eben Amazon dieses ermöglicht, zumindest mal, lokal begrenzt, ja, also das ist noch nicht überall. Und natürlich auch vom Content her, ganz klar, Content, der jetzt nicht in 4K gedreht ist, und das wird auch wieder so eine Sache sein, ja, das lohnt sich dann natürlich nicht, Aber es wird sicherlich auch wieder Content auftauchen, der dann einfach hochgerechnet wird, einfach nur um zu suggerieren, hier, das ist 4K-Video, ne? Und die Leute sind, oh, sieht das geil aus, ja. Und in Wirklichkeit ist es eine hochgerechnetes 1080p. Ja. Das genauso aussieht wie eigentlich 1080p. Ja, genau. ja, also, Content momentan auch zu Amazon-Eigenproduktionen, wie zum Beispiel Alpha House. Ja. Und gut, man darf eben noch nicht so viel erwarten, das ist jetzt eben noch am Anfang. Ja. Hancock wird es, glaube ich, auch bald als 4K-Video geben. Godzilla, also die Neuverfilmung da, die na, alte Neuverfilmung. Oder The Amazing Spider-Man 2 und The Da Vinci Code. Also die alten Kamellen, die kann man sich nochmal angucken. Ne? In 4K. Irgendwie muss ja der Rubel rollen, damit man den Leuten wieder mal das Geld aus den Taschen ziehen kann. Amazon Prime Instant Video hatte übrigens eine Störung, ich glaube am Freitag war es, da konnten viele Leute, oder eigentlich alle konnten da keine Instant Prime Videos aufrufen. Die waren schlicht und ergreifend erstmal nicht verfügbar. Dann war der Content ganz weg. Ja. Und zu allem Überfluss hat sich dann auch noch, haben sich dann auch noch die Watchlist, beziehungsweise die aktuell abgespielten Folgen, sind jetzt rausgeflogen. Das heißt, wer jetzt so eine Serie gerade verfolgt hat, der muss jetzt selbst gucken, wo er gerade aufgehört hat. Also als Hinweis, ja. Nicht warten, bis man es vergessen hat. Und ja, diese Störung ist schon ziemlich massiv. Das ging auch über mehrere Stunden auf jeden Fall. Auch nächsten Tag gab es bei einigen noch Probleme, die eben auch nicht alle Folgen zum Beispiel von der Serie mehr gesehen haben. Ja, vorgestern hatte ich dann geschaut, da ging es wieder ganz normal, bei mir zumindest. Also da muss man schon sagen, das war eine größere Störung. Warum die aufgetaucht ist, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht hat es auch mit der Einführung von dem 4K-Video-Streaming zu tun. Auf jeden Fall wurde da was umgestellt, offenbar. Und dabei gab es Reibereien. Tim Berners-Lee, der sieht auch Reibereien in Europa zwischen Freiheit im Internet, ja, und diesem Recht auf Vergessen. Er warnt davor, dass Europa mit diesem Recht auf Vergessen die Freiheit im Internet in Gefahr bringen kann, und zu Recht, wie ich finde. Das Problem ist eben, dass man auch hier, dass man versucht, Informationen, ja, oder ja, dass man eigentlich probiert, Dinge vergessen zu machen. Aber wie wir alle wissen, man kann nicht lernen, indem man vergisst. Und man kann auch nicht das kollektive Gedächtnis im Internet versuchen oder darauf zu trimmen, etwas zu vergessen. Ja, das ist einfach sinnlos. Ja. Konkret heißt es ja, dass Links zum Beispiel aus Suchmaschinen müssen entfernt werden auf Betreiben einer betroffenen Person, wenn diese Information eben nicht im, und da gibt es eben auch viele verschiedene Auslegungsnuancen, ja, nicht allgemein im öffentlichen Interesse stehend, ja, und oder privat auf jemand gemünzt ist, sozusagen. Wenn ich also jetzt sage, der Hansi Müller, ja, also nicht der Hansi Müller, aber ein Hansi Müller, ja, der hat eine Glatze, ja, und der spricht auch ganz komisch und überhaupt, den mag ich nicht. Ja. Man kann die Hansi Müller hingehen und kann sagen, hier Google, ihr verweist auf den Artikel, wo ich genannt werde, ja, ich möchte nicht, dass ich hier bei Google, dass ich bei Google auffindbar bin mit diesem Link, bitte den Link entfernen. Ja, das kann man dann einreichen. Und dann muss Google diesen Link entfernen. Wohlgemerkt nur den Link, den Inhalt habe ich selbst. Und wenn der dann nicht strafrechtlich relevant ist, dann darf man den auch ruhig behalten. Es geht mal wieder nur um das böse, böse Google und andere Suchmaschinen, ja. Die großen bösen Suchmaschinenkonzerne, ja. Die ja nicht einfach die Gesellschaft widerspiegeln und Informationen einfach aufzeigen, also als Index, sondern das sind die ja, die Informationen anscheinend machen. Ne? Nein, nicht? Tja, das sollte mal jemand wieder erklären. Tim Berners-Lee erklärt's in einem offiziellen Interview hier bei Le Web, die ja momentan im Gange war, und es macht hier auch ganz deutlich, wo die Probleme liegen. Probleme, tja, also erst hat Amazon hier Probleme mit diesem Prime Instant Video und dann kriegt Amazon auch noch Probleme mit Google. Die Amazon App ist aus dem Index geflogen, ja, die kann man nicht mehr suchen, tatsächlich, denn es gibt offenbar Probleme mit der Integration von App-Käufen. Ja, aber Amazon hat bereits reagiert und hat eine Amazon Shopping App jetzt veröffentlicht. Die ist zu bekommen. Oder man soll sich die Haupt-App mit allen Funktionen eben direkt von Amazon herunterladen. Und da hat man eben alles. Gut, es war eigentlich abzusehen, weil das ein klarer Verstoß gegen die Richtlinien vom Play Store ist. Ja, auch da gibt es so ein paar Richtlinien, zum Beispiel, dass man eben kein App Store im App Store anbieten darf. Ne? Und genau das war ja das dann eigentlich. Allerdings ist das natürlich auch für Google keine gute PR, auch für Amazon nicht, weil sie eben den Mumpitz überhaupt gemacht haben. Aber hier wird es wohl keinen Gewinner geben. Ja? Aber ich denke mal, Google hätte da vielleicht ein Auge zudrücken sollen. Ja? Naja, meine Meinung. Ob das mit den Videos zusammenhängt, die man ja, hier dieses Prime-Video, was man auch jetzt nutzen kann über Android, das wurde auch hier in dem Artikel, den ich verlinkt habe, in Frage gestellt, aber ich denke, das ist dann doch mehr auf diese Apps gemünzt, was ja auch klar gegen die Richtlinien verstößt. Adios España. Um mal bei Google zu bleiben, ja, heute gibt es eine richtige Google-Flut an Nachrichten. Google News geht schon mal aus Spanien. Ja. Also morgen wird die App eingestellt. Ja. Und habe ich gesagt App? Nein, der Dienst wird eingestellt morgen. Ja. Damit ist Google News in Spanien offiziell nicht mehr verfügbar. Natürlich kann man weiterhin Google News aufrufen, aber eben eine spanische Version von dem Ganzen gibt's nicht. Das kam darauf hin, weil eben die ab 1. Januar 2015 soll ein neues Gesetz in Kraft treten in Spanien, bei dem eben solche Suchmaschinen oder Anbieter von Inhalten im Netz, die andere Inhalte verbreiten, grundsätzlich eine Gebühr zahlen müssen. Ja. Das ist natürlich für Google vollkommen hanebüchen, weil ja auch Google News nicht durch Werbung finanziert wird. Und deswegen hat Google da auch klipp und klar gesagt, und weg. Ja. Und einige Verleger haben das auch mittlerweile kapiert, was das nämlich für die Verleger in Spanien bedeuten würde. Riesenverluste und haben schon mal einen Brief geschrieben, in dem sie sich offen gegen gegen das Leistungsschutzrecht wenden. Der Brief wurde an meinen Liebling an den Herrn Oettinger geschrieben, ja, von europäischen Verlegern aus Spanien, Italien und Frankreich. Und haben klar gemacht, dass halt diese Gesetze, diese Vorhaben, wie zum Beispiel das Leistungsschutzrecht, massiv Schaden zufügt für die Zukunft der Medienlandschaft in Europa. Vielleicht tut das mal ein paar aufwecken. Klar, die Großen, die sind es natürlich anders, die selbst Marktmacht haben und natürlich durch solche Gesetze wie das Leistungsschutzrecht noch mehr Marktmacht behalten wollen. Die sehen natürlich die Fälle wegschwimmen und ja, da geht es eben darum, dass sie selbst die Macht behalten und nicht Google Macht über irgendwas bekommen soll. Ja. Oder dass sie die Macht sogar aufgeteilt wird. Ja, das geht schon mal gar nicht. Da weiß man ja gar nicht mehr, wen man fertig machen soll. So sieht es also aus. Ja. Was daraus wird, also ob jetzt hier die Verleger sprechen mit Google, dass sie es doch nicht machen sollen, gleichzeitig mit der Regierung, dass sie das Gesetz doch nicht verabschieden sollen am 1. Januar, damit eben alles bleibt wie vorher. Aber das hat schon mal Signalwirkung und es ist auch ganz klar, wenn zum Beispiel hier entschieden worden wäre, dass es illegal ist, dass man das, was Google macht, zum Beispiel in Deutschland, von den also hingeht und sagt, okay, entweder ihr seid einverstanden, dass wir das kostenlos anzeigen, oder es wird eben nicht mehr angezeigt. Wenn das Google untersagt worden wäre, das zu sagen, also auch über die eigenen Inhalte quasi zu bestimmen, dann hätte Google in Deutschland natürlich das Gleiche gemacht und Google News in Deutschland abgeschaltet. Und dann hätten auch eben die Verlage wieder gejammert. Ob Google News tatsächlich so viel Auswirkungen hat, das ist eine berechtigte Frage. Ich denke mal, ich bin mir noch nicht so sicher, ja, ob das wirklich solche Auswirkungen hat. Ich kenne eigentlich niemanden, der Google News wirklich benutzt. Ja? Keine Ahnung. Naja, gut. Jeff Jarvis zeigt da aber mal wieder, wie es geht. Ja, statt zu jammern, die Inhalte im Netz hier zu besteuern, damit man doch auch noch was verdient. Ja, ich meine, es geht, die Autoren kriegen ja eh nichts, kriegen ja nur die Gesellschaften, die Verlage. Ja, mal sehen, was dann bei den Autoren davon hängen bleibt. Jeff Jarvis macht's da anders. Sein neues Buch Geeks Bearing Gifts ist kostenlos im Netz zur Verfügung vom Autor, direkt von Jeff Jarvis, ja, als Seite bei medium.com kann man das komplette Buch lesen. Wer es dann doch lieber unterstützen will, ja, und vielleicht ein bisschen komfortabel auf dem E-Book-Reader oder so lesen will, der kann das natürlich auch machen. Dafür kann man das Buch kaufen bei Amazon oder direkt von O'Reilly Books als EPUB Ausgabe, und damit sind doch alle zufriedengestellt, oder? Ist doch super. Also es geht doch, ne? Tja. Zu guter Letzt möchte ich schließen, heute gibt's keine South Park Folge, ja, weil ich glaube, die Nachrichten sind heute mal wieder lustig genug. Ja, Nachtrag noch wegen dem WLAN im ICE. Da hat der Manuel nochmal einen Kommentar geschrieben. WLAN im ICE ist aktuell zwar dank Telekom Hotspot schon möglich, aber eben nur auf bestimmten Strecken und nur bis zu einer bestimmten Anzahl von Geräten, welcher meiner Erfahrung nach generell viel zu niedrig ausfällt. Ich bin dieses Jahr 8-mal im ICE zwischen München und Münster hin und her gefahren und meine Verbindung zum Internet, sofern ich sie überhaupt einmal aufbauen konnte, wurde jedes Mal wieder wegen Überlastung des Hotspots getrennt. Zudem ist es für Nichtkunden von T-Mobile kostenpflichtig, was bei der heutigen Höhe des Beförderungsentgelts eigentlich eine Unverschämtheit ist. Absolut richtig. Und es ist eben auch traurig, dass der technologische Stand dann so weit hinterherhinkt in einem Top-Zug der Deutschen Bahn und eigentlich der Zug für Businessreisende, ja, unvorstellbar. Da darf man ja eigentlich gar nicht fragen, was in den Nahverkehrszügen ist. Da darf man gar nicht fragen. Das wäre vollkommen sinnlos zu verlangen, wie in vielen großen wirtschaftlichen, fortschrittlichen Nationen, ja, dass vielleicht sogar in Nahverkehrszügen kostenloser Internetzugang herrscht. Nein, um Himmels Willen, ich wage es ja nicht. Ich wage es ja nicht. Ja, damit sind wir am Ende der Rios Wochensicht. Danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt und die loswerden wollt, nur her damit. Google Plus, Rios Wochensicht, oben in der Suche eingeben, schon findet ihr die Seite dazu. Oder ihr schreibt mal Twitter @Rio. Ihr könnt mal eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen, heute besonders wichtig wegen den Links, findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Dort findet ihr auch den GBG-Key, um eine verschlüsselte Nachricht zu schicken. Ja, denn Verschlüsselung ist gut, nicht etwa böse, wie unser Gesetzeshüter da uns weismachen will. Nein, ist gut für Subjekte, die in unseren Mails hier rumstöbern wollen. Ja, Subjekte, genau. Gut, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss.